Der Schreiber des Truchsess über die Schlacht bei Leipheim. In dem hätten sich deren von Ulm Bauern um Leipheim dermaßen gestärkt, dass sie zu Langenau 4000 und zu Leipheim samt denen im ganzen Kammlach und Mündeltal auch 5000 stark waren. Fielen über die Gotzhäuser Roggenburg, Wettenhausen und zuletzt über Elchingen, nahmen und zerschlugen darinnen, was sie funden. Dadurch ward die Gemeind zu Ulm so sehr auf der Bauernseite, dass denen vom Bund, auch einem Rat allda, hart grausen ward. Fürchteten, die Gemeind schlüg um, würfen sie alle über die Mauern hinaus, denn es war eine große Meuterei unter ihnen. Ließen sich vernehmen, die Bundischen hielten vor den Bauern, dürften sie nit beißen. Das bewegt die Bundsrät, dass sie Herrn Georgen, Truchsess von Waldburg eilends schrieben, ihn bei Ehren und Eiden zum Höchsten ermahnten, sich zu wenden und den Nächsten auf Ulm und Leipheim zu, an dieselbigen Bauern zu ziehen. Der Brief traf Herrn Georgen zu Zwiefalten im Feld, musst sich also wenden und von den Bauern lassen, so er in die Flucht gebracht und ohne Zweifel, wann er ihnen nachgefolgt, desselbigen Tags, 2. April, geschlagen hätte. Zog noch selbige Nacht mit etlichen Reutern gen Munderkingen, etlich gen Ehingen, und das Fußvolk ließ man im nächsten Dorf bei Munderkingen liegen. Als nun die Reuter so mit dem Quartiermeister reiten sollten, auf Ehingen zogen und in Tross kamen, fing einer an zu schreien, »Flieht, flieht, der Truchsess und all sein Volk ist erschlagen und ziehen die Bauern hernach.« Kam eine solche Flucht in den Tross, warfen von sich Kleins und Groß, das huben hernach die anderen auf, verloren ihrer viel Guts, das wollte hernach einer von dem anderen haben, und folgt schier ein großer Rumor daraus. Ward doch vertragen, doch bezahlt der Truchsess deshalb, und damit er nicht still liege, viel aus seinem eigenen Säckel. Montag früh ward er auf, zog desselbigen Tags gen Wipplingen und das Fußvolk gen Gecklingen. Den anderen Morgen zog er auf die Iller und neben Ulm hin, ordnet die Hessen mit 200 Pferden und deren von Ulmreuter über die Donau auf die andere Seite, da Elchingen anliegt. Die befunden etliche Bauern bis in 2000 zu Elchingen, die zerschlagen und genommen hätten, was zuvor überblieben. Die waren am Abziehen und wohl beladen. Die vorgedachten Reuter säumten sich nit, sprangten sie an, die Bauern gaben eilends Flucht. In dem war's der Truchsess samt dem bundischen Heere auch fürgezogen, kam erstlichen mit dem Rennfahnen, seinem reiten Vortrupp, an die Bauern, so zu Günzburg und Leipheim lagen. Die stunden bei Bühl an einem Gehölzlin auf einer Höhe bis in 4000 stark in einem guten Vorteil. Denn an der Seiten einsteils hatten sie das Holz, an der anderen Seite ein Wasser, so nicht zu fürchten. War vornen ein Moor, hinten ihre Wagen vorgezogen. Stellten sich ganz meisterlich, als ob sie bleiben wollten, schossen ernstlich zu den Reisigen und zogen die anderen Reisigen und Haufen hernach. Da die Bauern des Bunds Heere ersahen, begehrten sie hinter sich zu den anderen, so ihnen zu Hilfe sollten kommen und noch in beiden Städtlin Leipheim und Günzburg lagen, kam eine Flucht in sie. Nun konnten die Bundischen den Nächsten zu ihnen nicht kommen vor dem Moor, so zwischen ihnen war. Und wie sie das umgehen wollen, so sahen sie einen neuen Haufen. In den setzt der Truchsess samt den Rennfahnen, die stellten sich zur Wehr, doch nicht länger dann bis zum Treffen, gaben dann die Flucht. Noch waren die anderen so am ersten geflohen, dem Rennfahnen hinten zu auf der Seiten, der Meinung in die Stadt Leipheim zu kommen. Das ersah der Truchsess, der wüsst sich der Orte gar wohl, schrie den Knechten, so vor ihm rannten, sich auf das steinern Kreuzbild zu wenden, und rannten dadurch den Bauern die Stadt ab, erstachen ihrer viel. Also flohen die Bauern einsteils hinter sich den anderen Reutern in die Hand. Die wurden alle erstochen. Und eine große Anzahl, die an der Donau liefen, fielen in das Wasser wie die Schwein und ertrank der Meerer Teil derselben. Nun gegen Leipheim über lag das Kloster Elchingen. Und was da selbst den Hessen entronnen, floh auf Leipheim zu. Und was zu Leipheim über die Donau schwamm, kam den Hessen in ihre Hand und wurden in die 4000 Bauern erstochen und ertränkt. Noch lagen in beiden Städtlin ein treffliche Anzahl Bauern. In dem kam allererst das Fußvolk hernacher. Da führet Herr Georg das Geschütz auf einen Platz beim Steinern Kreuz, der Meinung, Leipheim zu beschießen, zu stürmen und alles zu erwürgen, so darinnen wäre. aber die von Leipheim schickten einen alten Mann und etliche Weiber heraus, baten um Gnad. Also ritt der Truchseß mit Graf Wilhelmen von Fürstenberg zu den Landsknechten, sagt, die Stadt ist gewonnen und in gemeiner Stände des Bunds Gnad und Ungnad aufgenommen. Dieweil ich's aber euch gewinnen zu lassen zugesagt, will ich euch die fahrende Hab in der Stadt ergeben, doch dass ihr die nicht plündern, sondern ein Geld dafür nehmt. Das tat er darum, er fürchtete, dass des Plünderns zu viel würde und ihm die Knecht damit entliefen. Doch dass sie es recht verständen, so wollte er dem Bund, die Stadt, die Bürger und Bauern mit ihren Leiben und Gütern außerhalb der Fahrenden Hab in der Stadt vorbehalten. Das dankten ihm gemeinlich der ganze Hauf. Ritt folgends zu den Reisigen, ergab ihnen die Stadt Günzburg in gleicher Gestalt. Die Bürger und Bauern wurden in beiden Städtlin dieselbig Nacht in die Kirchen gefangen gelegt bis morgens. Und richtet man die Rädlinführer am ersten und den Pfarrer am letzten. Als der nun in den Ring kam, fragt ihn Herr Georgens Kaplan, ob er beichten wolle. Sagt er, nein, und dabei, lieb Herrn, ich bitt euch, dass ihr euch ob mir nit ärgern wollten, dass ich nit beicht, dann ich hab Gott, meinem himmlischen Vater, gebeicht, der mein Herz passt, dann niemands anderer erkennt. Die Fußknecht machten Beutmeister, zeigten sich Graf Wilhelmen, anfragten, wie sie der fahrenden Hab tun sollten. Sagt Graf Wilhelm, was wollen wir lang damit umgehen? Lasst uns mit den Bürgern und Bauern reden, dass sie einem jedweden einen Monatssold geben. Das gefiel ihnen allen. Zogen also zu den Bauern in die Kirchen, hielten die Meinung vor. Wollten sie einem jeden ein Monatssold geben, so wären sie ledig. Die Bauern täten wie arme gefangene Leute, die meinten, sie müssten alle sterben, bewilligten solches. Das ward Herrn Georgen angezeigt. Der war zu Günzburg und sprach, das vermögen die Bürger und Bauern nit, denn es würde sich ob den 35.000 Gulden erlaufen. Ritt zu Graf Wilhelmen, fragt ihn, der sagt ihm die Meinung. Sprach der Truchseß, sie vermögen's nit. Ich acht, dass die Bauern meinen, es will ihrer jeder nur ein Monatssold geben. Die Knecht blieben auf ihrem Fürnehmen und kam dazu, dass die Knecht das Geld vom Bund haben wollten. Lagen mehr denn 8 Tage still und war in Großmeuterei unter ihnen. Da rub der Truchseß übel zufrieden, denn der Seehauf und seine Bauern lagen ihm vor Wolfeck und Waldsee.